aus nichtigem Erdenstaub hast du mich gemacht. Als du mir den Odem gabst, bin ich erwacht. Durch dich hab das Glück ich erkannt, nichts brauche ich mehr, denn ich bin ein Werk deiner Hand, mein Schöpfer und Herr. Durch dich hab das Glück ich erkannt, nichts brauche ich mehr, denn ich bin ein Werk deiner Hand, mein Schöpfer und Herr. Du hängtest den Erdball auf und längst seine Bahn. Die Sonne verbreitet Licht nach deinem Plan. Der Äther lobpreist deine Macht, wie herrlich und schön. Du alles auf Erden erdacht, weit über Verstehen. Der Äther lobpreist deine Macht, wie herrlich und schön. Du alles auf Erden erdacht, weit über Verstehen. Erlöser, du bist die Kraft des Lebens allein. Auf dir darf in Stürmen ich gegründet sein. Der du schufst die Welt und das All, mein Glück ist in dir. Ich fühl deine Liebe strahl, die Liebe zu mir. Der du schufst die Welt und das All, mein Glück ist in dir. Ich fühle deine Liebe strahl, die Liebe zu mir.